Wien 2, Große Schiffgasse 5. Letzter Wohnsitz von Rudolf Schwarzbartel. Mein Großvater Rudolf Schwarzbartel wurde am 13.12.1885 in Wien geboren. Er wurde römisch-katholisch getauft und wuchs in einer bürgerlichen Familie auf. Meine Erinnerungen an meinen Großvater sind nur oberflächlich in kurzen Szenen aus der frühen Kindheit erhalten. Ich habe ihn einige Male in der Wohnung meiner Großeltern und meiner Tanten im zweiten Bezirk Heidgasse 7 jeweils kurz gesehen. Er wurde mir im Gegensatz zu meinem größeren väterlichen Großvater als kleiner Opa genannt. Mir ist nicht bekannt, ob er von meiner mütterlichen Großmutter geschieden war oder ob sie sich einfach getrennt hatten. Die Großmutter, Maria Schwarzbartel, ist am 11.07.1930 laut Sterbeurkunde an Herzversagen verstorben. Informationsquelle für das weitere Leben meines Großvaters ist meine Tante Martha Raninger, heute 91 Jahre alt, die noch allein im zweiten Bezirk Heidgasse 7 wohnt. Gemäß ihren Erzählungen hatte er einen gut dotierten Posten als Inkassant der Firma Siemens Schuckert inne. Er hatte nach der Trennung von meiner Großmutter eine Lebensgefährtin namens Frau Krieger im Volksprater, die dort ein florierendes Fotogeschäft betrieb. Mein Großvater half im Fotogeschäft tatkräftig mit. Als die Verfolgungszeit der Nazis bedrohlich wurde, bezog er ein Zimmer in Wien 1, Börsegasse 12, wo er vermutlich bis 1944 als Untermieter bzw. Mitbewohner lebte. Während dieser Zeit brachte Frau Krieger täglich ein warmes Mittagessen, manchmal mehrere Portionen, in die Wohnung meiner Tanten im zweiten Bezirk Heidgasse 7. Von dort brachte meine Tante täglich die vorbereiteten Mahlzeiten zu meinem Großvater in die Wohnung in Wien 1, Börsegasse 12. Mein Großvater hat offenbar jeden persönlichen Kontakt zu seiner Lebensgefährtin unterbunden, um ihr eine Gefährdung wegen Verfolgung oder Ausspähung zu ersparen. Wann und durch welche zwingenden Umstände die Übersiedlung in das letzte Quartier in Wien 2, Große Schiffgasse 5, erfolgt ist, ist meiner Tante nicht bekannt. Meine Tante hat erst nach Kriegsende, sie war als ausgebildete Krankenschwester für einen längeren Zeitraum im Lazaretteinsatz in Oberösterreich und Tschechien tätig, im Herbst 1945 vom Schicksal meines Großvaters erfahren. Ob meine ängstliche Mutter über die ganzen Vorgänge etwas gewusst hat, ist mir nicht bekannt. Sie hat später mir gegenüber über das Schicksal ihres Vaters kaum etwas erzählt. Gerhard Raninger. Rudolf Schwarzbartel wurde am 28.04.1944 von Wien nach Theresienstadt deportiert, am 28.10.1944 von Theresienstadt nach Auschwitz und dort ermordet.